D-Radio Wissen. Hielscher oder Hase? Die Enthüllungsplattform WikiLeaks hat sich zurückgemeldet und zwar mit der, nach eigenen Angaben, große Fanfare, größten Veröffentlichung von geheimen Dokumenten zur CIA. Die Veröffentlichung gibt einen Überblick über das geheime Hacking-Arsenal der CIA und da sieht's ganz schön gruselig aus. Schadsoftware, Viren, Trojaner, gehackte Fernseher und CIA-Hacker, die zum Teil auch von Deutschland aus in den Cyberwar ziehen. Netzreporterin Martina Schulte, was genau hat WikiLeaks denn jetzt veröffentlicht? Also auf der WikiLeaks-Webseite stehen seit gestern 8761 Dokumente und Dateien zum Anschauen bereit. WikiLeaks hat ihnen den Codenamen Vault 7, also Tresorraum 7, verpasst. Und das Blog Recode meint, was da in diesem Tresorraum rumliegt, das sei die explosivste Enthüllung von Massenüberwachung durch eine Regierung seit Snowden. Inhaltlich geht es in den Dokumenten darum, wie CIA-Mitarbeiter systematisch in fremden IT-Kram eindringen, in iPhones, in Android-Handys, in PCs, in smarte Fernseher und andere intelligente Heimgeräte oder wie sie die Elektronik von Autos hacken können. Und der Blick in diesen geheimen Hacker-Werkzeugkasten ist dabei, wie die Technology Review schreibt, keineswegs jetzt irgendwie welterschütternd, weil die Techniken, die da angewendet werden, die sind eigentlich längst technisch bekannt. Einer der Einträge beschreibt zum Beispiel, wie die Hacker eine Software entwickelt haben, mit der man eine ganz bestimmte Serie von Samsung Smart TVs in Wanzen verwandeln kann. Also das heißt, die können danach dann alle Gespräche im Raum an einen CIA-Server übermitteln. Gott, ist das gruselig. Ja, aber das ist halt eben auch nichts Neues, ne? Weil dass das technisch möglich ist, das wissen wir eigentlich schon länger. Das Besondere an Vault 7 ist eher, dass wenn man jetzt also auf dieses Gesamtarsenal blickt, ne, dann ist das schon reckless beyond words, unbeschreiblich rücksichtslos, wie Edward Snowden hier twittert. Denn es zeigt, dass die CIA eben viele Schwachstellen von Handys oder anderen Produkten kennt und dann eben wissentlich diese Hintertüren offen hält, um Produkte zu infiltrieren, um Menschen auszuforschen, statt jetzt zum Beispiel die Bevölkerung zu warnen oder um Unternehmen zu warnen. Das heißt, hier entsteht auch ein riesen volkswirtschaftlicher Schaden, weil diese Hintertüren natürlich dann auch von Kriminellen genutzt werden, die dann Unternehmen oder Personen ausforschen und erpressen. Also was kann denn die CIA jetzt mit diesem ganzen Werkzeugkasten so alles machen? Also das Hauptding, über das irgendwie lange diskutiert wurde, war eigentlich erstmal, dass der Geheimdienst eben diese Tools nutzen kann, um die Verschlüsselung von Messenger-Apps wie zum Beispiel WhatsApp, Signal oder Telegram zu umgehen. Das hat WikiLeaks geschrieben. Das wurde zunächst dann missverstanden. Die New York Times hat dann geschrieben, sie können die Entschlüsselung selbst hacken, dieser Messenger-Dienste. Das stimmt aber nicht. Also sie können in Androids, Smartphones, in iPhones eindringen und können die Geräte quasi fernsteuern. Das heißt, sie können alles sehen, was ein Nutzer sendet oder nutzt. Das ist eine gute Nachricht. Gleichzeitig aber, wie der Sicherheitsexperte Bruce Schneier auf seinem Blog schreibt, eigentlich das weitaus größere Problem. Denn wenn du das zugrunde liegende Betriebssystem eines Handys unter Kontrolle hast, dann kannst du damit quasi alles ausforschen. Du kannst quasi der Person über die Schulter schauen, wie sie was in ihr Handy eintippt. Und das ist natürlich gefährlich, ne? Weil diese ganzen Schwachstellen natürlich jetzt auch alle offen rumliegen. Also du meinst, andere Hacker können kommen, Kriminelle können das auch nutzen? Das ist genau das, was passieren wird. Also der österreichische Standard schreibt hier, ne, für IT-Administratoren brechen jetzt stressige Zeiten an, da die CIA-Programme nun weltweit im Umlauf sind und von Nutzern mit etwas Erfahrung genutzt werden können. Ja, und hier in Deutschland hat natürlich auch noch für Aufsehen gesorgt, diese Meldung, dass eben die Hacker der CIA eben nicht nur in Langley in der Zentrale unterwegs sind, sondern dass eben Teil der Angriffe aus dem amerikanischen Generalkonsulat in Frankfurt geführt wird. Und was genau ist da jetzt gemacht worden in Frankfurt? Da sagen halt eben die Dokumente, dass die CIA dort eine spezialisierte Truppe von Cyberkriegern stationiert hat, die von da auf eben aus eben Computerangriffe gegen Ziele in Europa, Afrika und den Nahen Osten vorbereiten. Der CIA-Experte und Buchautor John Götz, der schreibt in der Süddeutschen Zeitung, von Frankfurt aus soll auch die Einrichtung von CIA-Foltergefängnissen und der Angriff auf Merkels Handy geplant worden sein. Das wird hier in Deutschland sicher noch etwas Staub aufwirbeln. Überhaupt wird, glaube ich, noch einiges ans Licht kommen, weil die haben ja diese Dokumente erstmal jetzt nur rausgehauen und die werden jetzt halt wieder untersucht von anderen Experten. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir da in den nächsten Tagen auch noch einiges zu erwarten haben. Dankeschön. Jetzt erstmal Netzreporterin Martina Schulte. Die Enthüllungsplattform WikiLeaks hat sich zurückgemeldet mit der größten Veröffentlichung von geheimen Dokumenten zur CIA. Und natürlich ist es gruselig, wenn ich mir vorstelle, dass Hacker und Kriminelle mein Telefon kapern. Aber ich finde es ehrlich gesagt jetzt auch nicht so geil, wenn es die CIA macht. D-Radio Wissen. Hielscher oder Hase?